Unsichtbarkeit. Ich habe mich nie gefragt, warum Menschen sich entscheiden, für die Polizei zu arbeiten. Ein Vorteil aber bringt es definitiv mit sich, wie ich inzwischen weiß. Man hat immer gute Geschichten zu erzählen. Oft packen Polizistinnen und Polizisten in Gesprächen mit mir in entspannten Momenten Mafia-Geschichten von früher aus. Sehr zu meiner Freude, denn zum einen haben die Menschen dann wohl Vertrauen zu mir und fühlen sich wohl, zum anderen bekomme ich so einen kaum gefilterten Einblick in die Polizeiarbeit. Dass beispielsweise manche Gastwirte für den Mittagstisch Polizeipreise anbieten oder zumindest früher angeboten haben, steht vermutlich in keiner Akte. Man kann das skandalisieren oder auch gelassen als Argument für die Sensibilisierung für das Thema Mafia nehmen. Solche Begünstigungen wird es wohl öfter geben. Schön auch die Geschichte einer überraschenden Verhaftung im Hinterzimmer einer Kneipe, wo sich Italiener zum Glücksspiel trafen. Die angerückten Beamtinnen und Beamten hörten, wie Teile aus Metall auf den Boden knallten, die Pistolen der Männer, die sich davor retten wollten, wegen illegalen Waffenbesitzes belangt zu werden. Man erfährt von Eigenheiten von Männern, die sich später als Mafiosi herausstellten, von observierten Bordellbesuchen und speziellen Verhaltensweisen. Meist spielen diese Geschichten Ende der 80er oder in den frühen 90er Jahren. Damals besuchten die italienischen Antimafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino Deutschland mehrmals, um hier zur Cosa Nostra zu ermitteln, aber auch um ihre Kollegen zu sensibilisieren, mit Vorträgen bei Tagungen des BKA etwa. Die Ermordung der beiden mutigen, beliebten und aufrichtigen Staatsanwälte aus Sizilien erschütterte viele, die sie kennengelernt hatten und um die Gefahr wussten. Das Thema Mafia bekam in der Folge entsprechend Beachtung. Mafiosi wurden sichtbar. Und noch dazu wurde damals auch noch häufiger gemordet, auch in Deutschland. Sofern die Mafiosi die Leiche nicht verschwinden ließen oder die Tat gleich in Italien verrichteten, war die Mafia hierzulande ziemlich sichtbar. Das ging bis zum Sechsfachmord zwischen zwei verfeindeten Fraktionen der 'Ndrangheta in Duisburg im Jahr 2007. Die Feindseligkeiten zwischen beiden Gruppen aus San Luca hatten sich in Kalabrien immer weiter hochgeschaukelt, eine Gewaltspirale war in Gang gekommen, weil auf jede Beleidigung eine deutliche Reaktion erfolgen musste und auf jede deutliche Reaktion eine noch stärkere und auf jeden Mord mindestens ein weiterer. Und am Ende lagen sechs Männer in Deutschland in ihrem Blut, auf dem Asphalt vor dem Duisburger Restaurant Da Bruno, erschossen von einem Kommando des rivalisierenden Clans. Die Bilder der Tat führten den Menschen in Deutschland die Anwesenheit der Mafia in ihrem Lande zur Hauptnachrichtenzeit vor Augen. Der Gipfel der Mafia-Sichtbarkeit in Deutschland. Bis heute. Diese Tat war die aufsehenerregendste, es folgten keine annähernd so brutalen. Das Bild mit den abgedeckten Leichen, unweit des Hauptbahnhofes und somit inmitten der Stadt, ist ikonisch geworden. Es hat eine Vorstellung geprägt für etwas, das der Leitung der 'Ndrangheta zufolge bildlos bleiben sollte, ihre Anwesenheit in der Bundesrepublik. Auch ich habe damals die Bilder gesehen. Obwohl ich Halbitaliener bin, obwohl ich eine pazifistische Grundeinstellung habe, obwohl die Morde in meinem Land begangen wurden, hat mich das damals nicht über die Maßen berührt. Für mich waren es Morde unter Kriminellen, die nichts mit mir, meinem Leben, meiner Gesellschaft zu tun hatten. Ich denke, vielen ging es wohl wie mir. Wie sehr ich daneben lag, wurde mir erst Jahre später deutlich. Nach den Duisburger Morden wurden deutsche Ermittlerinnen und Ermittler auf die 'Ndrangheta angesetzt, wenigstens für ein paar Jahre. Die Haupttäter wurden verhaftet, die Aufmerksamkeit nahm wieder ab. Die Organisation 'Ndrangheta hat ihre Lehren daraus gelernt, jede Sichtbarkeit zu vermeiden. Dieses Unsichtbarwerden zeigt sich auch beim Öffnen des Nähkästchens der Ermittlerinnen und Ermittler. Es sind heute viel weniger Mafia-Geschichten drin als früher. Die 'Ndrangheta habe sich nach der Bluttat im Jahr 2007 auch intern umstrukturiert, sagt Luigi Bonaventura. Die Organisation habe künftig Blutvergießen im Ausland verhindern wollen. Zu viel Aufregung sei die Folge gewesen, zu viel Aufmerksamkeit bei Ermittlerinnen und Ermittlern. Bonaventura, wir erinnern uns, war bis zu seinem Ausstieg der wichtigste Boss in der Region Crotone. Er behauptet, dass die Duisburger Morde auch auf Geheimdienstebene Thema gewesen seien. Die deutschen Dienste hätten auf ihre italienischen Partner eingewirkt, dass so etwas künftig nicht mehr passiere. Belegen lässt sich das natürlich nicht. Erwartungsgemäß hilft meine Anfrage an den Deutschen Auslandsnachrichtendienst, den BND, auch nicht weiter. Ich bekomme nur zur Antwort, Zitat, der Bundesnachrichtendienst, BND, nimmt zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung. Eine Quelle berichtete einer Kollegin und mir im Sommer 2020, dass die 'Ndrangheta eine Camera di Controllo in Deutschland eingerichtet habe. Deutschland ist für die 'Ndrangheta eine Provincia, so nennt die Organisation ihre Verwaltungseinheiten. Nordamerika zum Beispiel ist eine weitere Provincia. Da in der Regel jede Provincia eine Camera di Controllo zugeordnet ist, war das also zu erwarten. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nie öffentlich über dieses Gremium berichtet worden. Einem Team von Journalistinnen und Journalisten des MDR und der FAZ bestätigte das BKA, dass ein Krimine in Deutschland existiere, was ein anderer Begriff für die gleiche Einrichtung ist. Das Journalistenteam fand heraus, dass das Krimine seinen Sitz wahrscheinlich in Duisburg hat. Dieses Gremium soll die Interessen der verschiedenen Clans ausbalancieren und zugleich darauf achten, dass die Regeln der Organisation 'Ndrangheta eingehalten werden. Schon Mitte der 90er Jahre bekamen Ermittler Kenntnis für solche Institutionen in Italien. Laut meinen Akten befinden sich außerhalb Italiens weitere bekannte Camere di Controllo in Nizza, zuständig für die Côte d'Azur, und in Straßburg, zuständig für den Rest von Frankreich und Belgien. So hat es der Kronzeuge Giovanni Giola ausgesagt. Offizielle italienische Berichte sprechen auch von einer Camera di Controllo in Toronto. Der Aufwand kommt nicht von ungefähr. Die Verteilung von Macht ist für die 'Ndrangheta ein bedeutendes Thema. Kontrolle der Organisationen und ihrer Mitglieder ebenso. Mit Argusaugen wacht die Organisation darüber, dass wichtige Entscheidungen zentralisiert getroffen werden und als kontrollierter Prozess ablaufen, in Kalabrien. Demselben Ziel dienen die Doti. Die Mitglieder der 'Ndrangheta tun bis heute beinahe alles, um unter dem Radar zu bleiben. Davon kann auch Daniele berichten, ein junger Mann, der vor wenigen Jahren meinen Verein Mafia Nein Danke kontaktierte. Daniele hatte in seiner Heimatstadt in Italien die Annonce eines Gastwirts auf Facebook gelesen, der in Deutschland Mitarbeiter suchte. Daniele wollte etwas erleben, die Idee ins Ausland zu gehen gefiel ihm und er bewarb sich. Bald zog er in eine Stadt in Ostdeutschland. Wollte er nach getaner Arbeit die Füße hochlegen, hatte er es nicht weit. Sein Chef stellte ihm in unmittelbarer Nähe ein Zimmer zur Verfügung. Daniele legte sich dann auf sein Bett und las in Büchern, die er extra mitgebracht hatte. Eines davon hatte Roberto Saviano verfasst. Saviano, der in Neapel aufgewachsen ist, schreibt seit vielen Jahren über Camorra-Clans. Seit 2006 muss er deshalb unter Polizeischutz leben. Eines Tages las Daniele den Namen seines Chefs in dem Buch. Er sei ein Mitglied der 'Ndrangheta. Daniele erschrak, natürlich. Bei seinen Kolleginnen und Kollegen holte er dennoch Informationen ein. Binnen weniger Tage kündigte er allerdings und sah zu, dass er wegkam. Erst recht, weil er erfahren hatte, dass sein Chef, der freundliche und beliebte Wirt, stets eine kleine Pistole bei sich trug, versteckt in einem Beinholster. In unseren Gesprächen sagte Daniele, dass ihm in dem Moment klar geworden sei, warum er vom ersten Tag an krankenversichert und angemeldet gewesen war. Sein Chef wollte alles vermeiden, was die Aufmerksamkeit von Kontrolleuren und Ermittlern auf ihn hätte lenken können. Die Unsichtbarkeit erneut. Man macht es Mafiosi wie Danieles Chef in Deutschland leider leicht, nicht aufzufallen, aus einer Reihe von Gründen. In Italien ist sowohl eine Mitgliedschaft in der Mafia wie auch die Unterstützung der Mafia mit hohen Strafen versehen. In Deutschland nutzt die Organisation dagegen gezielt die für sie günstige Rechtslage. Dass die relative Abstinenz von Gewalt von Dauer ist, steht allerdings dahingeschrieben. Historisch gesehen wechselten sich auch in Kalabrien blutige und eher ruhige Phasen ab. Zwischen 1975 und 1981 tobte der erste Mafiakrieg zwischen verschiedenen Fraktionen aus fast allen Gegenden Kalabriens mit Hunderten von Toten. 1985 brach erneut ein Krieg aus, der im Grunde zwischen zwei Fraktionen tobte, an dem sich aber so gut wie jeder Clan auf eine Seite schlug. Wieder gab es hunderte Tote. Dann kam 2007 und seitdem herrscht relative Ruhe. Erst einmal.